globale Abmachungen, zwischenstaatliche Verträge, internationaler Gerichtshof etc. Problembeschreibung. Globale Abmachungen könnten hervorragend über eine Blockchain dargestellt werden. Globale Institutionen wie der internationale Gerichtshof oder zwischenstaatliche Verträge werden immer zentral gesichert. Sie unterliegen also schlussendlich immer einem anderen Interesse, auch wenn dies nicht beabsichtigt ist. Es ist dabei immer schwer, gegen die Hand vorzugehen, die einen füttert. Die Lösung: Globale Verträge könnten über Smart Contracts auf der Blockchain gesichert werden, wobei die Blockchain selbst von allen Ländern gemeinsam genutzt werden könnte. Es wäre dann für die Teilnehmer unglaublich teuer, einmal abgeschlossene Verträge oder Regelungen, auf die man sich geeinigt hat, nicht einzuhalten. Herausforderungen: Die großen Länder, welche die zentralen weltweiten Institutionen meist kontrollieren, müssten sich jedoch erst auf eine dezentrale Lösung einlassen. Ob und wie dies funktionieren sollte, steht noch in den Sternen. Alternativmöglichkeiten: Wirkliche Alternativen gibt es jedoch nicht. Staaten und Organisationen wirklich dazu zu bringen, Macht aus der Hand zu geben, ist immer schwer zu erreichen. Praxisbeispiele: Gerade als zum Beispiel Argentinien die eigenen Schulden nicht mehr zurückzahlen wollte, wäre ein Smart Contract hilfreich gewesen. Ein reiner Bankrott wäre nicht so einfach möglich gewesen, weil der Smart Contract die Umsetzung des Vertrags, also die Rückzahlung der Schulden, so gut es geht, forciert hätte. Ich glaube jedoch nicht, dass ein Privatunternehmen ein solches Mammutprojekt auch wirklich umsetzen kann, sondern vielmehr, dass die Initiative von den Staaten selbst ausgehen muss. Wann, ob und wie, ist dabei natürlich mehr als fraglich.